Raskolnikow ging zur Tür, aber sie hielt sich an ihm fest und sah ihm mit einem verzweifelten Blick in die Augen. Entsetzen verzerrte ihr Gesicht. »Genug, Mama«, sagte Raskolnikow und bereute zutiefst, dass er dem Gedanken gefolgt war, herzukommen. »Es ist doch nicht für immer, doch nicht für ewig. Du wirst doch wiederkommen, wirst morgen kommen.« »Ich werde kommen, ich werde wiederkommen, leben Sie wohl.« Er riss sich endlich los. Der Abend war frisch, warm und klar. Das Wetter war seit dem Morgen schön geworden. Raskolnikow ging nach Hause. Er beeilte sich. Er wollte alles noch vor Sonnenuntergang erledigt haben. Bis dahin wollte er keinen Bekannten sehen. Als er zu seiner Wohnung hinaufstieg, bemerkte er, dass Nastassja sich vom Samowar abwandte, ihn aufmerksam betrachtete und ihm mit den Augen folgte. »Sollte etwa jemand bei mir sein?«, dachte er. Voll Widerwillen dachte er an Porfiri Petrowitsch. Als er aber sein Zimmer erreicht und die Tür geöffnet hatte, erblickte er Dunetschka. Sie saß mutterseelenallein in tiefem Nachdenken und schien schon lange auf ihn zu warten. Er blieb auf der Schwelle stehen. Sie erhob sich erschrocken und richtete sich vor ihm auf. Ihr Blick, reglos auf ihn gerichtet, drückte Entsetzen und einen unstillbaren Kummer aus. Und an diesem Blick merkte er sofort, dass sie alles wusste. »Soll ich nun zu dir hineinkommen oder fortgehen?«, fragte er misstrauisch. »Ich habe den ganzen Tag bei Sofja Semjonowna gesessen. Wir haben beide auf dich gewartet. Wir dachten, dass du kommen würdest.« Raskolnikow trat ins Zimmer und setzte sich ermattet auf einen Stuhl. »Ich bin etwas schwach, Dunja, bin zu müde. Ich möchte aber wenigstens in diesem Augenblick mich in der Gewalt haben.« Er warf ihr einen schnellen, misstrauischen Blick zu. »Wo warst du denn die ganze Nacht?« »Ich erinnere mich nicht genau. Siehst du, Schwester, ich wollte zu einem endgültigen Entschluss kommen und bin mehrmals in der Neva hin und her gegangen. Daran erinnere ich mich. Ich wollte dort ein Ende machen, aber konnte mich nicht entschließen«, flüsterte er und blickte Dunja weiter misstrauisch an. »Gott sei gedankt. Wie sehr haben wir beide das gefürchtet, Sofja Semjonowna und ich. Also glaubst du doch noch an das Leben. Gott sei Dank. Gott sei Dank.«